Und dann überlege ich kurz, wenn ich das tue, wie lange wird mich der Aufwand wahrscheinlich kosten? Und kriege ich das wirklich unter? Und das Zweite, immer unbedingt zu fragen, wann willst du spätestens von mir das Ergebnis haben? Weil dann kann ich in der Zeitspanne, kann ich dann diese Arbeit dann erledigen, wann es gerade da reinpasst. Und es passiert dann halt nicht, dass so die Erwartungen auseinandergehen. Eigentlich hätte es vorgestern da sein müssen, aber ich bin davon ausgegangen, ich habe noch 2 Wochen Zeit. Dann gibt es nämlich immer wieder Stress. Also das eine auf keinen Fall tun und das andere kann ich nur empfehlen, es so zu machen. Gut, vielen Dank, Herr Zimmer-Hinrich. Ich danke Ihnen für das Gespräch, die Zeit, die Sie uns geopfert haben.